wie Eva B. Kein Ingwild, das und Napoleon. Wurde auch ich in dem falschen Glauben erzogen, dass wir die Schöpfer unseres eigenen Schicksals seien, die Quelle allen Egoismus und Verbrechens. Und ich sehe die Elite der Welt prahlen, dass nur sie die Geschichte kontrollieren. Über Menschenmengen, die sie durch Entbehrung beherrschen, wo Krankheit und Verrat ihre Währung sind. Ich las Philosophen, die deine Schöpfung beleidigten, hörte Dramatiker, die vor dem Mord niederknien, unsinnige Politiker, die Glück versprachen, und Journalisten, die allzu oft die Liebe vergessen. Ich habe zu umherrenden Jugendlichen gepredigt, erzogen mit launischen Begierden, gestört von ihren verlassenen Müttern. Ich tat Buße für ihr Schicksal, denn ich habe in deinem Namen Wunder vollbracht. Auf dieser roten Wüste wird dein Glaube meine Biografie. Über Religionen, Glaubenssätze und Philosophien hinaus, wie Petrus muss ich viele befreien. Ich habe zu umherrenden Jugendlichen gepredigt, erzogen mit launischen Begierden, gestützt von ihren